In der TVRK wurden viele Kunstwerke über den legendären Helden Kim Il-sung in der Zeit des antijapanischen revolutionären Kampfes geschaffen. Die antijapanischen Kämpfer und das Volk, die von seiner weisen Führung und seinem volksverbundenen Charakter fasziniert wurden, schufen in vielfältigen Formen wie koreanische Malerei, Federskizze, Holzschnitt und Bleistiftskizze die Kunstwerke über den jungen Feldherrn in den 20er Jahren und leiteten eine neue Geschichte für die Gestaltung des Führers ein. Unter den Kunstwerken gibt es das koreanische Gemälde »Kommandeur Kim Il-sung rüttelt alle zur Vernichtung der Feinde auf«, der Holzschnitt »Kommandeur Kim Il-sung beim Planen der Operation« und die Bleistiftskizze »Feldherr Kim« bei der Unterhaltung mit dem Alten im Dorf und weitere.